Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Freitag, 12. März 2010. Willkommen im Niemandsland. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Ist dein Alarm.

ging so. Ich hing so tierisch angetrunken in einer dieser irischen Spelunken. Trank mindestens mein 17. Guinness. Ich schätze, dass da wohl Alkohol drin ist. Sonderbares Paar an der Bar, beide vielleicht 50 Jahre. Mit Verlaub, ich glaub, er war ein Clochard. Sah verwegen aus, sie dagegen mausgrau. Eine Hausfrau mit ihrem heimlichen Liebhaber. Wunderbar, aber innig. Nichts hätte sie gestört, denn sie flirten wie Liz Taylor und Richard Burton. Und ich schrieb im Stillen das Drehbuch für ihren Liebesfilm. Beide hat das Schicksal x-mal ausgetrickst. Das kannst du wissen, wenn du hinter die Kulissen blickst. Ihr Gatte hatte sie verlassen. Sie hatte keinen blassen Schimmer, warum? Und lief immer im Zimmer herum. Das entbehrte jeder Logik. Schließlich hatte sie studiert Pädagogik. Doch eines Tages drang eine schöne Melodie an ihr Ohr und jemand sang Let it be, let it be, let it be. Ein Nicht-Sesshafter spielte bei Zeiten den Refrain dieses Titels der Beatles auf zwei Seiten seiner Gitarre. Er war ein alter Matrose und er ging auf sie zu in seiner blauen Latzhose. Beide waren elektrisiert wie die Zitterrochen. Sie wollte ihm gleich was zu Mittag kochen. Jetzt sind sie nicht mehr ledig und in den Flitterwochen. Doch nicht in Venedig, sondern in Hamburg im Shamrock. Zwölf Jahre Niemandsland. Zwölf Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Ja. Niemandsland. Seit 1998 im Äther. Kommentar, Werner, zum Thema fettes Brot. Fettes Brot, ja. Mir ist eingefallen, die sieben fetten Jahre und die sieben mageren Jahre und so. Und bei die fetten Jahre, bei fettes Brot fällt ja zum Beispiel das Wort Millionär ein. Jetzt kommt es natürlich immer drauf an, wie man das definiert. Wer ist Millionär? Die alten Lire oder die neuen Lire? Pesetenmillionär oder Euro-Millionär? Also wie auch immer man definiert, ich glaube, Didi und du, wir beide, keiner von uns ist Millionär, ne? Oder? Kommt drauf an, in was? Millionär der ja, Ideen, genau. Millionär es der guten Laune. Kommt immer drauf an, wie man rechnet. Also ich schlage jetzt vor, eine Definition. Ein Million der Dollar. Jemand, der mehr als eine Million einer Währungseinheit besitzt. So. Ja, wenn die Währungseinheit aber beim Besitz viel wert fängt ist, auch schon an. Wenn die Währungseinheit viel wert ist, dann ist das natürlich der Peseta, das war nicht viel. Aber wenn der Dollar die Währungseinheit ist, ist das schon sehr viel. Das Pfund, ein Pfundmillionär ist natürlich mehr als ein Dollarmillionär. Wie ist der Kurs im Moment zwischen Dollar und Euro? Eine Million Dollar, wie viel Euro wären das? So 840.000 oder so, ja. Okay, also schlage ich folgende Definition vor. 850.000 Euro, aber disponibel ist, verfügbar. Du kannst in jedem Moment damit machen, was du willst. Also dein Haus und wo du wohnst und so, Haus oder Wohnung, ist egal. Das zählt nicht mit, ne? Verfügbar, 850.000 Euro. Wenn wir Millionär so definieren, kommen wir natürlich zur nächsten Überlegung. Krise, ja. Und was haben die Millionäre mit der Krise zu tun? Krise, wir alle, die kleinen Leute, wir denken, keine Arbeit, Mehrwertsteuer wird draufgesetzt, alles wird teurer und so geht's weiter. Aber die Millionäre sehen die Krise ja aus einer anderen Richtung. Also zum Beispiel ist im letzten Jahr 2009 die Zahl dieser so definierten Millionäre in USA um 16% nicht gesunken, gestiegen. Also immerhin schon wieder 1,1 Millionen Millionäre mehr als im Jahr 2008. Es geht voran, ja? Beklagt euch nicht, alles geht gut. Gut, später wird es ja dann den Reichtumsbericht geben, der wird ein bisschen ausführlicher sein. Das war eine kleine Einführung, schon ein Vorgeschmack auf das, was wir nachher auch erwähnen werden. Es geht um die Mil Millonarios, um die Milliardäre. Die Millionäre sind natürlich kleine Schlucker für den Club der 1011 Milliardäre. In Guantanamo und anderen Gefängnissen wurde im Krieg gegen den Terror wurden muslimische Häftlinge systematisch auch mit Musik gefoltert. Musiker und Bürgerrechtsgruppen fordern nun Aufklärung. Im Mai 2003 wird Ruhal Ahmed aus seiner Zelle im Camp Delta des Militärgefängnisses von Guantanamo geholt und in eine Verhörzelle gebracht. Er muss sich hinhocken, der Militärpolizist, der ihn geholt hat, fesselt seine Fußschellen an einen Ring im Boden, seine Arme müssen die Beine von hinten umfassen, dann werden seine Handschellen ebenfalls am Bodenring befestigt. Eine sogenannte Stress Position. Der Gefangene kann nicht sitzen, nicht stehen, nicht knien. Er kann nur in einer Zwischenposition kauern. Rasch bekommt er Krämpfe. Ahmed kennt das. Es ist Teil der Standard Operating Procedure, um sie auf das Verhör vorzubereiten. Seit mehr als einem Jahr ist Ahmed in Guantanamo. Über Wochen hat er immer wieder die gleiche Frage beantworten müssen. Warum waren er und seine Freunde, die mit ihm gefangen genommen worden sind, im Herbst 2001 in Afghanistan? Alle drei sind Engländer, muslimischen Glaubens. Ahmeds Familie stammt aus dem heutigen Bangladesch. Der Tipton 3 werden sie genannt. Die Tipton 3 werden sie genannt. Nach ihrem Herkunftsstädtchen in den Midlands. An diesem Tag allerdings steht eine Boombox, eine kleine Musikanlage, in der knapp 8 Quadratmeter großen Zelle. Der Soldat legt eine CD des Rappers Eminem ein und dreht die Lautstärke hoch. Dann geht er. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Hat der eine Boombox vergessen, sagt Ahmed. Als er zurückkam, fragte ich ihn, was soll das, warum spielt hier Eminem? Er schaut mich nur an und sagt nichts. Das nächste Mal, als er in die Verhörzelle kommt, läuft Heavy Metal statt Eminem. Stundenlang, auch tagelang. In ohrenbetäubender Lautstärke. Manchmal stellen sie ihm noch ein Stroboskop vor das Gesicht. Die Zelle ist dunkel, der Apparat schießt ihm Blitze in die Augen. Zusätzlich regeln die Verhörspezialisten die Klimaanlage nach unten. Über Stunden muss Ahmed in eisiger Kälte ausharren. Auf der Toilette lassen sie ihn auch nicht in Ruhe. Er muss es einfach laufen lassen. Die Fesseln lassen die Beine anschwellen, während die Musik ihn anbrüllt. Ruhal Ahmed ist heute 28 Jahre alt und lebt wieder in Tipton, einer kleinen Stadt in der Nähe von Birmingham. Er hat einen kurzgeschnittenen Bart, trägt einen Trainingsanzug, spricht mit nordenglischem Akzent. Seine Frau macht die Tür auf, sie ist schwanger. Das Paar wohnt in einer Arbeitersiedlung. Ihre zweijährige Tochter läuft herum. Zwei jüngere Brüder Ahmeds wohnen auch in dem Reihenhaus. Mehr als zwei Jahre lang war er in Gefangenschaft der Amerikaner. Im März 2004 wurde er wieder freigelassen. Der Regisseur Michael Winterbottom hat aus den Erlebnissen der Tipton 3 einen preisgekrönten Film gemacht, Road to Guantanamo. Es ist die Geschichte einer Reise, die unglaublich schief geht. September 2001 waren sie zu einer Hochzeit nach Pakistan gereist. 20 Jahre alt war Ruhal Ahmed damals. Sie waren abenteuerlustig und auch naiv. Sie gingen über die Grenze nach Afghanistan, obwohl der Krieg gegen den Terror schon drohte. Mit einer Gruppe Taliban wollten sie zurück nach Pakistan, als Kämpfer der Nordallianz sie gefangen nahmen. Sie wurden schließlich den Amerikanern übergeben. Anfang 2002 waren sie in Guantanamo. Wenn ich Leuten erzähle, dass Musik Folter sein kann, schauen sie mich an und denken, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank. Wie kann eine Kunst, die so viel Freude macht, Folter sein? Aber so ist das. Normale Folter kann man aushalten. Musik nicht. Ich habe alles gestanden, was sie von mir verlangt haben. Dass ich Bin Laden und Mullah Omar kenne, dass ich weiß, was die Pläne sind. Alles, nur damit es aufhört. In Guantanamo, in Afghanistan, im Irak und in anderen amerikanischen Geheimgefängnissen haben Soldaten der Armee und Geheimdienstleute Terrorverdächtige gefoltert. Waterboarding und Schlafentzug gehörten zu ihren Methoden und auch laute Musik. Gefangene wurden tagelang an den Handgelenken aufgehängt und danach mit den Beats von Dr. Dre beschallt. Sie wurden gefesselt und bekamen Kopfhörer aufgesetzt, über die Meatloaf lief, stundenlang. Sie wurden in Holzkisten gesteckt und mussten nächtelang Saturday Night Fever von den Bee Gees ertragen. Oh Gott. Ausgerechnet Musik, die Kunstform, die die Welt verändern wollte und es wohl auch manchmal geschafft hat in Woodstock, bei Rock gegen Rechts, bei Live Aid, ist eine Waffe im Krieg der Geheimdienste gegen den sogenannten Terror geworden. Es gibt Musiker, die sich dagegen wehren. Die britischen Trip-Hopper Massive Attack gehören genauso dazu wie der amerikanische Industrial-Musiker Trent Reznor und der Country-Star Roseanne Cash. Sie fordern, dass Pop keine Waffe mehr sein darf. Sie wollen wissen, was mit ihrer Musik in den amerikanischen geheimen Gefängnissen geschehen ist. Unterstützt werden sie von britischen und amerikanischen Organisationen. Das National Security Archive, eine amerikanische Bürgerrechtsorganisation, die die Geheimhaltungspolitik der US-Regierung bekämpft, hat auf Freigabe der Akten geklagt. Sie berufen sich auf den Freedom of Information Act. Bei 11 staatlichen Institutionen wurden Anträge auf Herausgabe aller Akten gestellt, in denen AC/DC, Aerosmith, der Barney and Friends Song, The Bee Gees, Britney Spears, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, David Gray, Deceit, Don McLean, Dope, Dr. Dre, Drowning Pool, Eminem, Head P.E. James Taylor, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Matchbox 20, Meat Loaf, Meowave Mix Jingle, eine Katzenfutterwerbung, Metallica, Neil Diamond, Nine Inch Nails, Pink, Prince, Queen, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Pepper, Redman, Saliva, die Sesamstraßenmusik, Stanley Brother, The Star Spangled Banner, Tupac Shakur vorkommen. Die Liste ist in wochenlanger Recherche von Mitarbeitern des National Security Archive recherchiert worden. Es kann noch lange dauern, bis über die Anträge entschieden wird. Und bis die Akten geöffnet werden, können vielleicht sogar Jahre vergehen. bleibt. Untödlich ist mein Blick, bring dir Leid, vernichte jedes Glück. Bringe Stück für Stück das Unheil immer näher und dein Urteil, denn mein Leid lässt dich zu Stein gefrieren. Stund um Stunde warte ich in meine Netz, bis die wilde Leidenschaft den Wille besetzt. Nächtelanges Warten hat mich unruhig gemacht. Hab zu lange Zeit schon deine Unschuld bewahrt. Und dein Leid wird Ungeahntes Das ist natürlich ein Hammer, diese Geschichte mit der Musikfolter, oder? Ist bekannt. Ja, also die Liste, die du genannt hast hier, die Gruppen und die Musik und so, das klingt ja alles erstmal positiv, ne? Also würde ich fast sagen, eine sehr gute Auswahl. Nur eben der Kontext, in dem das eingesetzt wird, ist natürlich weniger schön. Aber wirklich noch fieser hätte ich gefunden, also mindestens bei deutschen Gefangenen, zum Beispiel, ich hab nen Cowboy als Mann oder sowas, ja. Oder Billy Moe, ne? Das wäre ja noch schlimmer. Ja? Aber gut, die Frage ist natürlich bei diesen Informationen, ich kann das fast gar nicht glauben. Oder sag mal, Didi, kann das sein, dass das alles, was du da gesagt hast, dass du, das nur Propaganda ist, von, dass das passiert von irgendwelchen Terroristen oder Linken oder so? Das ist wie mit dem Irakkrieg. Der Irakkrieg hat ja auch gar nicht stattgefunden. Das ist ja ein Propagandamärchen der Pazifisten. So in diesem Kontext könnte man das ungefähr einordnen. Ja. Jedenfalls, das gibt es schon lange. Ich meine, vergessen wir nicht, Musik Man kann alles pervertieren. Der Mensch hat im Laufe der Geschichte eigentlich alles pervertiert, was dem Menschen auch angenehm ist. Denken wir an die Konzentrationsläger. Denken wir zum Beispiel an das Mädchenorchester in Auschwitz. Da wurde bei den Hinrichtungen, musste das Mädchenorchester antreten und spielte auf, spielte klassische Stücke, spielte klassische Musik, während die armen, elenden, Todgeweihten praktisch auf elendige Weise ermordet wurden in den KZs. Ja, du hast gesagt Auschwitz, oder gehen wir nochmal 30 Jahre, 40 Jahre später, 70er Jahre in Deutschland, wo dann die ersten Mitglieder der RAF, dieser sogenannten Bader-Meinhof-Bande, festgenommen wurden. Was ist mit denen passiert? Im Knast, wie wurden die behandelt? Bei dem Wort Folter, da denkst du erstmal ans Mittelalter, ans schwere Ketten, die dir an die Füße gelegt werden und Augen ausstechen und sowas. Aber was ist in 70er Jahren passiert in der Demokratischen Bundesrepublik, wo diese RAF-Leute in den Knast kamen? Denen wurden keine Augen ausgestochen, es wurde ihnen nicht mit dem Hammer auf die Finger geklopft, aber sie wurden zum Beispiel in Zellen isoliert, die in einem grellen Weiß gestrichen waren, alle vier Wände, die Decke, der Boden. Es gab keine Möglichkeit, den Blick irgendwo hin zu haften. Ja? Und ich glaube, sie hatten damals in 24 Stunden eine halbe Stunde Ausgang. Also 23,5 Stunden bist du in so einer Zelle. Dann, was auch noch dazu kam, war, diese Zellen waren total geräuschisoliert. Das heißt, von keiner Nebenzelle, nicht von außen vom Gang, nicht von Innenhof her kam null Geräusch zu dir in die Zelle. Und da bist du nun 23,5 Stunden. Jetzt kann man natürlich die Frage aufwerfen, ist das Folter oder nicht? Also Folter ist als Folter anerkannt worden, und zwar als Reizentzug. Weiße Folter wurde das genannt, und es gab auch, es ist aktenkundig, dass das als Folter praktisch definiert ist und auch in die Folterkonvention eingeflossen ist. Das heißt, Reizentzug ist eine Methode der Folter. Ja, wenn das so definiert wurde von irgendwelchen Organismen und so, dann müssen wir das halt glauben. Ich habe noch ein Gegenargument dafür. Nein, das ist keine Folter. Und jetzt muss ich diese These natürlich beweisen. Und mein Beweis ist, wir leben ja in einer Demokratie. Also deshalb kann es schon gar keine Folter geben. Hm? Gut, das ist jetzt deine sprichwörtliche Ironie, Werner. Die versteht auch hoffentlich jeder, der jetzt zuhört. In einer Demokratie gibt es also keine Folter. Kann es keine Folter definitionsgemäß geben. Egal was passiert, es egal, ob gibt jemand noch so Folter übel zugerechnet wird, es Demokratie. War dann eben eine kleine Tracht Prügel oder was. Wie dem auch sei, Folter ist leider nicht auszurotten. Folter zum Beispiel wird angewendet in den, leider fast in den meisten Staaten dieser Erde. Wir werden nachher in den Nachrichten noch auf einen Fall zurückkommen, der sich gerade in diesen Tagen abgespielt hat, der aber immer wieder untergebuttert wird in einem Land, das ein guter Freund des Westens ist. Wir wissen natürlich, wenn in Kuba etwas passiert, was auch immer, dann stürzen die sich drauf. Das europäische Parlament, das sonst so großzügig wegschaut, schreit dann auf und beschließt alle möglichen Verurteilungsdokumente zu allen möglichen Sachen. Ein Problem. Gut, Maus on Mars ist hier am Zirpen und am Zwiepen. Maus on Mars, die Elektronikband, die doch einiges ins Wanken gebracht hat im Kontinuum der elektronischen Musik der, sagen wir mal, schon der 90er Jahre. Vielleicht ein Lied zur Entspannung nach diesem harten Thema. Subway to Sally, das Rätsel. so mancher Waffe in den Land. Aus dem Herzen kam. Mittelalter Rock vom feinsten Subway to Sally, die Berliner Gruppe. Übrigens gemanagt, wer weiß das schon, von der Berliner, ebenfalls Berliner Folkrockband Element of Crime. Die haben Subway to Sally gemanagt und man kann nur sagen, Hut ab. Das ist wirklich vom feinsten, Mittelalter Rock vom feinsten. Am Montag hat es ja geschneit wie verrückt. Es gab diesen berüchtigten Wintersturm über der Halbinsel, beziehungsweise über Katalonien. Und viele Schüler von mir haben mir ihre Geschichten erzählt im Laufe der Woche. Da gab es zum Beispiel eine junge Frau, Martha, die ist 22 Jahre alt, die hat 8 Stunden auf der Autobahn in ihrem Auto gehockt, hatte aber leider nichts zu essen. Und sie meint, das war das Schlimmste. Gott sei Dank hatte sie ihren Tank gefüllt und ihr Mobiltelefon war aufgeladen. Und insofern hatte sie deshalb keine Probleme. Werner, was hast du eigentlich gemacht am Montag? Hatte sie Kassetten dabei auf Deutsch? Die hatte Radio. Die hatte Radio. Die hatte ihre Kassetten hatte die leider nicht dabei. Aber die hat Radio gehört. Klar, die Leute, die im Auto fest hingen, die haben natürlich wie verrückt Radio gehört. Die war natürlich abhängig davon, holt mich hier raus, nach dem Motto. Das war eigentlich das, was die alle wollten. Wie hast du eigentlich diesen Tag erlebt? Zu Hause, im gemütlichen Zimmer? Und wie? Ich hätte eigentlich rausgehen sollen wegen ein paar Sachen, aber ich habe gedacht, bei diesem Wetter gehst du nicht raus. Ne? Ich habe mir das nur dann so angeguckt, diesen Schneesturm, und habe mir wieder einmal überlegt, ob ich weiter in den Süden ziehen soll, nach Marokko zum Beispiel oder so, weil da emigriert man nun mal aus Deutschland und hier holt dich der Winter wieder ein. Es ist wirklich schrecklich. Ich hatte ein tolles Erlebnis. Ich hing fest im Zug und mittlerweile, der Zug stand, nichts passierte. Die Lautsprecheranlage, die war auch nicht das Beste. Da hört man dann so Durchsagen wie also niemand wusste Bescheid. Plötzlich wurde es sehr warm auch im Zug und ich dachte, ich drück mal auf den Knopf und mache die Tür auf. Die Tür, die geht dann durch diesen Mechanismus auf und ich hatte gerade die Tür aufgemacht, da hörten wir ein Donnerhall. Das heißt, es donnerte über Barcelona aus dem Himmel, rauschte nur so der Schnee herab. Es war mehr so eine Art Schneematsch, der da runterkam und der dann so eine Art Granizado, so eine Art leckeren Schneematsch-Wasser bildete, wo auch viele junge Damen knöcheltief versanken. Die hatten nämlich ihre Stöckelschuhe zum Teil auch an und das war nicht so gut. Das kommt davon. Und das war interessant, wie diese Donnerschläge da wirklich knallten. Der Weltuntergang. Ich hatte natürlich Glück, wir waren in San Andreo fest. Das heißt, in San Andreo kam man immer noch weg. Ich konnte also wenig später, mit einer Schülerin übrigens, eine Schülerin von mir war im Zug, die studiert in Barcelona an der Uni, wollte nach Hause fahren. Und die sagte mir, es war 16:30, die meinte, mein Vater sitzt schon auf der Autobahn fest, der sitzt im Auto. Der sagt, da läuft nichts, ein Stromkabel ist auf die Gleise gefallen, wir können den Zug vergessen. Viele Leute wollten es nicht glauben, aber wir sind ausgestiegen und sind ins Zentrum mit der U-Bahn zurückgefahren. Die funktioniert. Die Bar war auf, man bekam noch ein Bier oder. Das Zentrum war eigentlich alles auf. Ja, und dann kann man es doch noch aushalten. Wir haben also dann ein Käffchen getrunken, uns ein bisschen unterhalten und abends hätte sie zu mir in den Unterricht kommen sollen, aber ich konnte natürlich auch nicht wegfahren, so fiel der Unterricht aus. Ich habe die Schule angerufen und man sagte mir, fast alle Schüler haben schon angerufen und haben abgesagt, dass sie nicht kommen werden. Telefon ging noch, ja. Beziehungsweise in Granollers und in Barcelona. In anderen Gegenden von Katalonien war das Telefon natürlich auch abgeschaltet. Gut, ich habe ein Lied mitgebracht zum Thema. Das heißt Schneemann. Mal gucken, ob du den Sänger erkennst. Mal sehen, mach mal einen Musiktest mit dir, Moment. Do you remember? Our mitts in voll mit Schnee und der Füchschen hätten will. Schneemann bauen, Schneemann bauen, Hühner. Das Lied heißt Schneemann bauen, Schneemann bauen. Den ersten Kuss, so kalt und dürr. Der Winter ging, jedoch Schnee blieb. Zwei einsame Herzen im Schnee, voll Schneemann bauen, voll Schneemann bauen. Zwei einsame Herzen im Schnee, voll Schneemann bauen. Nur Schneemann bauen, sie wollen ficken. Zwei einsame Herzen im Schnee wollen nicht nur Schneemann bauen, sie wollen ficken. Zwei einsame Herzen im Schnee wollen Schneemann bauen, wollen Schneemann bauen. Zwei einsame Herzen im Schnee wollen Schneemann bauen, wollen Schneemann bauen. Zwei einsame Herzen im Schnee wollen Schneemann bauen, wollen Schneemann bauen. Zwei einsame Herzen im Schnee wollen Schneemann bauen, wollen Schneemann bauen. Zwei einsame Herzen im Schnee wollen Schneemann bauen, Schneemann bauen. Zwei einsame Herzen im Schnee wollen Schneemann bauen, wollen Schneemann bauen. Gut, ist auch schwer zu erkennen. Es handelt sich um niemand anderen als um den Meister. Das wird der Meister selbst. Wird sicher eingehen in die Geschichte, in die Musikgeschichte. Der Meister selbst, Helge Schneider. Wir wissen ja, Helge Schneiders Arbeit ist Improvisation, die bei ihm zum künstlerischen Selbstausdruck und, kann man schon sagen, zur Lebenseinstellung wird. Und die er nach den Grundlagen des Jazz in fast alle Bereiche der Kunst überträgt. Helge Schneider schreibt, Helge Schneider hat Opern komponiert, Helge Schneider hat ein Musical. Mandy das Musical, es geht um ein Pferd. Er hat also ein Musical geschrieben über ein Pferd. Er hat den berühmten Jazzfilme gemacht, Jazz Club, wirklich ein anerkannter, künstlerisch wertvoller Film. Jazz Club von Helge Schneider, dann Praxis Dr. Hasenbein, auch ein wichtiges Werk in der wirklich in der unendlich langen Werkgeschichte des Helge. Und wie gesagt, das Lied Schneemann, das gefällt mir besonders gut, weil es beginnt sehr schleichend als angelsächsisch getarnter, vielleicht sagen wir mal Pseudo-Folksong, der auch skandinavische Einschläge verspricht, aber der dann nachher ganz brutal ins Deutsche umschlägt und zum Schluss dann auch diese obszöne Zeile auch ficken bringt, die doch vielleicht Schocks auslöst bei den Zuhörern. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Das böse Wort, the no word, wie die Amerikaner sagen, wir haben das hier im Niemandsland nun mal gebracht. Das böse Wort, the bad word, fuck. Bitte? Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, das Lied von Helge. Ja, ja, doch, aber zu deiner Frage von vorher, also ich habe natürlich nicht erkannt, wer das jetzt ist, weil, ich meine, wenn das Hildegard Knef wären oder Marlene Dietrich oder so, wahrscheinlich schon, aber in diesem Fall nicht. Nee, aber zu dem, was du gerade hier als Problem präsentierst, ficken oder nicht ficken, also das Wort ficken finde ich als Wort hässlich, aber überlegen wir doch nochmal, gibt es noch andere Verben, die sich auf das Gleiche beziehen, aber sympathischer klingen, sich anhören, weil das ja auch ein interessantes Thema oft für Leute, die Deutsch lernen. Das ist so ein Tabu-Wort, was im Unterricht normalerweise nicht vorkommt. Auf der anderen Seite, dann machen sie einen Erasmus in Deutschland und dann wird es halt doch wichtig. Aber was sage ich da? Was hast du eine Idee dazu? Also ich, habe ich ja gesagt, das Wort ficken finde ich irgendwie hässlich als Wort, ja. Gibt es noch andere, die dir gerade einfallen? Es gibt genug Wörter auf zum Deutsch, Beispiel, die benutzt werden, wie Bumsen, Liebe machen. Bumsen finde ich machen. Schon besser. Ja? Also es geht eigentlich darum, dass bestimmte Liebe Wörter... Liebe machen, sagt man auf Deutsch, Liebe ja. machen. Ja. Echt? Ja. Aber das ist doch ein völliger Unsinn. Also die Liebe ist doch nicht, was man... machen kann. Ist doch egal, wenn man die, sagt die Liebe, die reißt dich mit, die schwemmt dich irgendwo hin, da kommt es gar nicht mehr drauf an, was Bumsen du kommt ja auch willst von Stoßen. Oder machen verstehst oder du? Nicht machen willst. Bumsen kommt ja auch von Stoßen oder ja, Knallen. Ja, es klingt trotzdem sympathischer. Es gibt auch Wörter wie Knallen, wie Rammeln. Auch wie auch hässlich. Hast du nicht noch sympathisch? Hacken. Nee, ich habe meine eigenen Wörter, aber die sage ich hier nicht, weil ja, ich selber... Ja, sag's doch. Nein, weil alle ich sage nicht, weil ich selber hast, habe Wörter, ich ziemlich hässlich, ja. Ich habe Wörter, die ich benutze. Aber kommen wir zu dem offiziellen Thema. Wenn Schüler zum Beispiel wissen wollen, was für Schimpfwörter benutzt man denn auf Deutsch und was wird denn da so gesagt, dann habe ich einen Song, einen Standardsong. Ich habe den Eindruck, du willst vom Thema ablenken. Warum? Also ich versetze mich jetzt in die Lage deiner Schüler. Ja? Da wird ein Thema angesprochen, was sie wirklich interessiert, aber das sie vielleicht auch mal brauchen und benutzen wollen. Warum sollten wir nicht noch uns unterhalten über dieses Vokabular? Vielleicht? Dann erzähl mal, was hast du da so nee, auf der Hinterhand? Ja, weiß ich auch nicht. Wenn du es nicht weißt, Werner, dann brauch ich nicht weiter. Nee, wir können ja zusammen überlegen. Vögeln ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie ficken, aber ein bisschen besser, finde ich. Aber es muss doch auch sympathischere Wörter geben. Ich denke mir, die Sprache der Liebe ist eigentlich eine Sprache der Intimität. Und die wird, es gibt die offizielle Sprache, die wird breit getreten in den Medien, in den Pop-Songs, in den Hip-Hop- und den Rap-Songs. Es ist ja eigentlich schon auch Mode geworden, obszön vorzugehen und diese Wörter alle zu benutzen. Ich denke mir, Hier ist die Fantasie und der Sprachwitz der Leute gefragt, wenn sie zusammen sind und sich selber unterhalten. Und das ist ein Thema, das ist ein intimes Thema. Mir ist gerade noch ein Verb eingefallen, das finde ich persönlich sympathisch. Das kommt aus Österreich. Pudern. Also das finde ich irgendwie nett, sympathisch. Vielleicht österreichische Ohren, die klingt das vielleicht anders, aber ich finde es zum Beispiel ganz witzig. Pudern, ne? Ja. Pudern. Naja gut, dann schließen wir das Thema hiermit ab. Wer noch Fragen hat, kann uns ja anrufen. Kann Werner anrufen. Werner, der gib mal deine Homepage, deine E-Mail-Adresse durch, die Leute können dich dann zu Rate ziehen. Gut, ich denke mir, wer deutsche Popsongs hört, der und die Rap-Songs und die Hip-Hop-Sachen, der weiß schon, was da alles so gesungen und gesagt wird. Wir haben ein paar genannt. Im Unterricht werden die behandelt auf Wunsch, beziehungsweise ich habe mein Standardlied, das ist ein Lied von den Prinzen, das ist das Schimpfwörterlied. Du Arsch, du Sack, du Sau, das ist ein Lied, wo ein Autofahrer seine Mitmenschen beschimpft und das kommt irgendwann mal gnadenlos dran. Helge meint, sei doch nicht so kleinlich. Sei doch nicht so kleinlich, Liebe ist nicht peinlich, werd ich trotzdem rot, so liegt es am Verbot. Mach's uns nicht so schwer, sonst bleibt das Leben leer. Komm, lass uns wieder wühlen in kitzligen Gefühlen, irgendwann und irgendwo. Entzündet sich bei uns das Stroh. Kavalier alter Schule, vitaler, jung gebliebener 60er, gut aussehen. Er sucht Zweisamkeit. Hübsche Aussiedlerin, 32 Jahre ersehnt, Geborgenheit und Glück. Welchem Mann darf ich meine ganze Liebe schenken? Ruf an, ich komm zu dir. Ich möchte mich verlieben in einen jungen Mann, der es ehrlich mit mir meint. Kein Abenteuer, ich heiße Heike. Ursula, 61 Jahre, schlanke Witwe, fährt gern mit ihrem Auto spazieren. Tanja, 20 Jahre, scharfe Kurven, erwartet den Herrn in privater Umgebung. Diese Zeitungsanzeigen wären nicht nötig, wenn es in der Welt mehr Herzenswärme gäbe. Mach's uns nicht so schwer, sonst bleibt das Leben leer. Komm, lass uns wieder wühlen in kitzligen Gefühlen. Irgendwann und irgendwo entzündet sich bei uns das Stroh. Ja, in Interviews bezeichnet sich Helge Schneider auch als einen, der Sinn im Unsinn findet. Erwartungen des Publikums werden dabei nach Möglichkeit nicht bedient. Schneider bewegt sich hemmungslos zwischen Hoch- und Subkultur, zwischen Kindersprache und Literatur, verbindet Alltag und Albernheiten mit einem breiten kulturellen Hintergrund und verliert sich in ausufernden anarchischen Erzählungen. Ich werde gleich eine zum Besten geben. Dabei entstehen immer wieder Momente der Überraschung, die für Schneider selbst genauso unerwartet sind wie für sein Publikum. Zum Beispiel ein Lied, das wirklich hier im Niemandsland auch eingeschlagen hatte, wie eine Bombe, so kann man das wirklich sagen, ist das Lied. Ach, ich sage gar nicht den Titel, wenn ich den Titel sage, ist es ja schon ein Lacher. Helge Schneider. Moment. Ich hole ihn mal gerade. Moment, erstmal das Fenster zumachen, damit diese Donnerschläge hier so. Samstag, Mittag und die Theke ist voll. Ich stehe dahinter und ich fühle mich super toll. Was darf es sein? Oder bitteschön der Herr. Hier regel ich ganz alleine den Verkehr. Ich bin der Wurstfach. Wurstfach, ich bin der Wurstfachverkäuferin. Guten Tag, ihr von der Salami, 100 Gramm. Moment mal, jetzt war ich erst dran. Bei mir an der Theke ist immer was los. Ich nehm von der da vorne ja so groß. Ich bin der Wurstfach, ja der Wurstfach, ja der Wurstfachverkäuferin. Die Sülze vorige Woche, die fand ich ziemlich scheiße. Ach, meinen Sie die grünlich-weiße? Ganz genau, ich musste fast kotzen. Hier das Geld zurück, nur nicht motzen. Dann ist leider schon Mittagspause, doch ich kann noch nicht nach Hause. Ich muss in den Kühlraum gehen, muss nach Schweinehälften sehen. Ich bin der Wurstfach, ich bin der Wurstfach, der Wurstfachverkäuferin. Ja, an der anderen Theke, das ist doch Käse. An der Wursttheke, da ist Bolognese. Abends tue ich dann um kurz nach 6:30 den ganzen Kleinradatsch in der Kühlkammer schieben. Ich bin der Wurstkoch, ich bin der Wurstkoch, die Wurstkochverkäuferin. Orgelsolo. Und Schluss. Mein ja. Gott, wie kriege ich das jetzt? Ja, Helgelo. Als Band gespielt. Ja, und ich guck mal, ob ich jetzt den Katastrophenblock hier reinkriege. Noch Nachschlag. Wurstfachverkäuferin als Band gespielt. Im feinsten New Orleans Style. Samstagmittag und die Theke ist voll. Ich stehe dahinter und ich fühle mich super toll. Was darf es sein oder bitteschön der Herr? Hier regel ich ganz alleine den Verkehr. Ich bin der Wurstfach, ja der Wurstfach, ja der Wurstfachverkäuferin. Ja, die Wurst ist, ja die Wurst. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Freitag, 12. März 2010, die vermischten Katastrophen und Nachrichten. Barcelona. Ein Schneesturm fast bisher unbekannten Ausmaßes sucht am Montag den Norden Kataloniens und die Stadt Barcelona heim. Nach wenigen Stunden war das gesamte Verkehrsnetz zusammengebrochen. So dicht und wuchtig fiel der Schnee auf Stadt und Land herab. Züge blieben stehen, der Busverkehr kam zum Erliegen. Autos blieben auf den Landstraßen und den Autobahnen stecken. Strommasten knickten um. In weiten Regionen fiel der Strom aus. Obwohl der Wetterdienst seit Samstag vor heftigen Schneefällen und Glatteis gewarnt hatte, hatte doch niemand mit einem derart heftigen Wintereinbruch gerechnet. In Barcelona und vielen großen Städten Kataloniens herrschte Ausnahmezustand. 170 Straßen, Landstraßen waren betroffen. 10.000 LKWs mussten am Straßenrand parken. Tausende Autos waren gezwungen, auf den Landstraßen stundenlang in Kälte zu stehen. 5 Eisenbahnlinien stellten den Betrieb ein. 3 Nahverkehrszüge und 2 mittlere Strecken. Tausende Passagiere harrten stundenlang auf zugigen Bahnhöfen und in stillstehenden Zügen aus. 166.000 Schulkinder waren nach Hause geschickt worden. Tausende Pendler waren gezwungen, in Hotels, Pensionen und städtischen Notunterkünften, also Sporthallen, zu übernachten. 220.000 Bürger hatten keinen Strom. Windböen mit 120 Kilometer pro Stunde fegten in der Region Empordà übers Land und übers Meer. Bis zu 5 Meter hohe Wellen rissen an vielen Küstenorten die Strände buchstäblich weg. Auch die Barceloneta, der Stadtstrand hier in Barcelona, büßtet wieder den größten Teil seines Sandes ein. Die Wellen spülten ihn einfach davon. Und all dies ausgerechnet am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Am Dienstag, dem Tag nach dem Schneechaos, schien eine strahlende Sonne über Barcelona und weiten Teilen Kataloniens. Der meiste Schnee war fortgeschmolzen, die Kinder hatten schulfrei und die Politiker nutzten die Katerstimmung, um ihr jeweiliges Süppchen zu kochen und sich die Sachen, die Vorwürfe nur so um die Ohren zu hauen. Die Opposition warf der katalanischen Landesregierung Versagen beim Managen des Verkehrschaos vor. Die Regierung beschuldigte den Wetterdienst. Bagdad, Washington. Nach den blutigen Attentaten der letzten Wochen versucht die US-Besatzungsmacht, die Parlamentswahlen im Irak vom vergangenen Sonntag als einen großen Erfolg der importierten US-Demokratie zu feiern. Angeblich hätten 62% der Wahlberechtigten gewählt. Die Partei des US-Statthalters Maliki, seines Zeichens Premierminister, soll im Wahlbereich Bagdad vorne liegen. Hurra, es lebe die Erdölpartei. Santiago, Ankara. Nach dem schweren Erdbeben in Chile in der vergangenen Woche wurde auch der Osten der Türkei von einem Beben der Größenordnung 5,9 auf der Richterskala heimgesucht. Auch hier zahlreiche Tote und ein Bild der Zerstörung in vielen Orten. Nigeria, musulmanische Killerbanden schlachteten am vergangenen Wochenende ca. 500 Menschen christlicher Religion im Norden des Landes ab. Sprecher der Christen warfen der Armee vor, parteiisch zu sein und nichts getan zu haben, um das Massaker zu verhindern. Barcelona. Ein Gericht hat den Neonazi-Buchhändler Pedro Varela, Chef der Buchhandlung Europa, zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Varela habe Publikationen vertrieben, die den Genozid der Nazis rechtfertigen. In der besagten Buchhandlung in dem hiesigen Stadtteil Gracia in der Calle Seneca existiert ein Saal, in dem eine Hitlerbüste und Fotos des Diktators zu sehen sind. Hollywood. Bei der diesjährigen Oscar-Preisverleihung der US-Filmakademie gab es für alle Sandra Bullock-Fans einen Schock. Die Mimin hat sich das wunderschöne Gesicht leider operiert. Es fehlt ein Teil der Nase und auch an den Wangenknochen ist irgendetwas verändert worden. Schock! Bester ausländischer Film wurde El Secreto de sus Ojos, das Geheimnis seiner Augen, gewählt. Der Beitrag Argentiniens. Der österreichische und in Deutschland agierende Schauspieler Christoph Waltz, bekannt aus Film Funk, bekam den Oscar für die beste Nebenrolle als SS-Offizier in Glorreiche Bastarde oder Schweinehunde, wie man das auch übersetzen will, dem Spaghetti-Western in Nazi-Kostümen des Herrn Tarantino. Zum Internationalen Frauentag bekam zum ersten Mal in der Geschichte Hollywoods eine Frau den Oscar für die beste Regie. Frau Bigelow. Mittwoch, 10. März, Berlin. Die Bundesregierung hat die katholische Kirche aufgefordert, die Opfer der zahllosen Fälle von sexuellem Missbrauch und sadistischer Misshandlungen in katholischen Einrichtungen zu entschädigen. Seit Wochen gelangen immer neue Fälle ans Licht der Öffentlichkeit, wo katholische Priester ihnen anvertraute Kinder und Jugendliche in Schulen, Heimen und Chören misshandelt haben. Auch bei den Regensburger Domspatzen, deren Direktor zwischen 1964 und 1994 der Papstbruder Georg Ratzinger war, gab es zahlreiche Fälle sexuellen Missbrauchs an Kindern. Der Missbrauchsskandal bei den Regensburger Domspatzen hat größere Ausmaße als bisher bekannt. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Therapeuten im Münchner Raum behandelten mehrere ehemalige Domspatzen, die durch sexuelle und andere körperliche Misshandlungen traumatisiert worden waren. Ein Betroffener aus dem Allgäu berichtete gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel von grausamen Ritualen im Internat Ettertshausen, einer Vorschule für jüngere Schüler, aus dem sich die Domspatzen in Regensburg rekrutierten. Dort habe Ende der 50er Jahre der Direktor M., ein katholischer Priester M., das heißt, den Namen darf man noch gar nicht nennen, härteste Bestrafungen exerziert. Häufig habe er auch in seinen Privaträumen ein Nacktprügeln betrieben, bei dem sich die 8- bis 9-jährigen Kinder entblößen mussten und Schläge mit der Hand bekamen. In einigen Fällen, so das Opfer, sei es zu Penetrationen gekommen. Ja, also zu diesem Thema, wir sprechen über den Bruder, der Bruder von Herrn Ratzinger, der im Moment im Vatikan wohnt, der Bruder, der Georg, ist heute 86 Jahre alt, der hat ja 30 Jahre lang den Chor der Domspatzen dirigiert. Der Direktor in dieser Zeit war ein anderer. Ich muss jetzt aber zur Ehrenrettung von Georg, dem Bruder, sagen, dass er selber zugegeben hat, dass nicht nur der Direktor, sondern er selber auch die Kinder nicht etwa sexuell, sondern einfach nur so misshandelt und geschlagen hat. Aber er hat sie nur geschlagen. Das müssen wir mal festhalten. Und seine Amtsbrüder, sagt er, sie hätten damals mit ihm nie über einen möglichen sexuellen Missbrauch gesprochen. Ne? Allerdings, sagt der Bruder, hätten ihm die Mitglieder des Chors erzählt, was so auf den Konzertreisen passiert sei. Ne? Aber er sei sich eben nicht bewusst gewesen, damals über die Reichweite dieser brutalen Methoden. Und wenn er Ohrfeigen verteilt hat, dann hat er immer ein schlechtes Gewissen dabei gehabt. Ja? Also, ja, dann, wenn das so ist, dann wollen wir uns mal nicht länger beklagen. Ne? Und jetzt kommt ja auch noch Schützenhilfe aus dem Vatikan dazu, ne? Wo es in einer offiziellen Verlautbarung heißt, wer nur die katholische Kirche wegen Päderastie anklagt, der verfälscht die Realität. Und das komme auch woanders vor. Ein Beweis mehr, wie recht doch wieder mal der Vatikan hat, na, dann ist doch alles nicht so schlimm. Ja, es gibt Zeugen. Und zwar gibt es sogar prominente Zeugen. Der Regisseur und Komponist Franz Wittenbrink, der bis 1967 im Regensburger Internat der Domspatzen lebte, spricht von einem ausgeklügelten System sadistischer Strafen, verbunden mit sexueller Lust, das dort bestand. Der Internatsdirektor Z habe sich abends im Schlafsaal 2, 3 von uns Jungs ausgesucht, die er in seine Wohnung mitnahm. Dort habe es Rotwein gegeben und der Priester habe mit den Minderjährigen masturbiert. Jeder wusste es, sagte Wittenbrink, ein Neffe des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel. Warum der Papstbruder Georg Ratzinger, der seit 1964 Domkapellmeister war, davon nichts mitbekommen haben soll, ist mir unerklärlich. In der Sauna. In einem Jahrgang habe ein Mitschüler kurz vor dem Abitur Selbstmord begangen. Trotz zahlreicher Hinweise habe das Bistum Regensburg Missbrauchsfälle bei den Domspatzen bis zu einer Anfrage des Spiegel am vergangenen Donnerstag nicht öffentlich gemacht. Nun will das Ordinariat alles rigoros aufklären, das sagen sie zumindest, und Ende März einen Zwischenbericht vorlegen. Eine Sondermeldung aus Jerusalem. Wegen geht nicht und der Messias. Reichtumsbericht. Während weite Teile der Weltbevölkerung zunehmend verarmen, herrscht unter den Superreichen das fröhliche Motto, die Gürtel weiterschnallen. Die US-Zeitschrift Forbes veröffentlicht in diesen Tagen die Hitliste der Multimilliardäre, Achtung, Milliardäre, nicht Millionäre, unseres Planeten. Der reichste Mann der Welt ist im Moment der Mexikaner Carlos Slim. Auf 39 Milliarden Euro wird das Vermögen dieses Individuums beziffert. Damit verdrängt Slim den US-Amerikaner Bill Gates von seiner Spitzenposition. Die Axt im Haus erspart Herrn Zimmermann. Zum Abschluss der Meldungen. Die Krise des Jahres 2009, so Forbes, war ein Segen für die Superreichen. Während die 10 reichsten Individuen des Planeten im vergangenen Jahr ein Gesamtvermögen von 186 Milliarden Euro zusammenballten, besitzen sie schon in diesem Jahr 251 Milliarden. Achtung, statt 186 jetzt 251 Milliarden. Die haben also einen riesen Reibach gemacht. Die haben also 66 Milliarden mehr gemacht. Gleichzeitig ist der Club der Milliardäre im Jahr 2009 von 793 auf 1011 Individuen angewachsen. Der obszöne Reichtum dieser Individuen beträgt zusammen 2,76 Billionen Euro. 1,2 Billionen mehr als vor einem Jahr. Also, die Krise hat sie fett gemacht. Und wer sich offenbar auch fett gemacht hat, ist dieser Carlos Slim aus Mexiko, der jetzt an erster Stelle steht von dem Ranking. Wenn wir jetzt noch dazu überlegen, dass... Was in Mexiko alles so passiert. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr genau, waren es 40% oder 60% des gesamten Bruttosozialprodukts in Mexiko kommen vom Narcotrafico. Ja? Dann kann man jetzt drüber spekulieren, wie viel Anteil hat der Narcotrafico direkt an diesem neuen Reichtum von Carlos Slim. Ne? Der Narcotrafico ist natürlich auch verbunden mit den Massenmorden und dem Narkokrieg, der herrscht, und eventuell auch, das kann man hier wirklich auch vermuten, mit dem Femizid in Ciudad Juárez an den armen Frauen, die seit praktisch zwei Jahrzehnten zu Hunderten und zu Tausenden auf sadistische Weise ermordet werden. Wahrscheinlich, das vermuten viele, zum Privatvergnügen eben von Reichen, die sich dieses blutige Rodeo leisten. Das Wassermedium. Barcelona. Alicia Gámez, die in Mali von Al-Qaida-Terroristen entführte katalanische Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation, wurde am Mittwoch von ihren Entführern freigelassen. Die 37-jährige Alicia kann sich aber noch nicht so richtig freuen, weil zwei ihrer Kollegen weiterhin in den Händen der Geiselnehmer sind. Und was da hinter den Kulissen gelaufen ist, ob da Zahlungen stattgefunden haben an Lösegeld und so weiter, das kann man vermuten, man kann darüber spekulieren, wir wissen aber nichts. Wir sind froh, dass die Frau wieder hier ist. Kairo-Brüssel. Die ägyptische NGO ANRI beschuldigt die ägyptische Polizei, systematisch und routinemäßig zu foltern. Ein Arzt, der demokratische Reformen in dem Land am Nil forderte, wurde auf sadistische Weise gefoltert. Vor wenigen Wochen. Ägyptens Diktator Mubarak ist, wie man weiß, ein enger Verbündeter der USA und Europas. Das Europäische Parlament hat noch nie die Folter und die Verletzungen der Menschenrechte in Ägypten verurteilt. Berlin, Afghanistan-Krieg. In der Affäre um den Luftschlag, so heißt das offiziell, um das Luftmassaker, werden wir sagen, bei Kunduz in Afghanistan hat das Verteidigungsministerium, wir nennen es Kriegsministerium, gezielt versucht, Informationen zurückzuhalten. Am 4. September vergangenen Jahres hatte die Bundeswehr zwei auf einer Sandbank festgefahrene, vorher geklaute Tankwagen bombardieren lassen, bis zu 142 Menschen starben. Malte Krause, der Büroleiter des damaligen Kriegsministers Franz Josef Jung schrieb wenige Stunden nach dem Anschlag um 11.32 Uhr eine Kurzmitteilung an Christian Dienst, den stellvertretenden Leiter des Presseinformationsstabs im Ministerium. Darin empfahl Krause, den Umstand des Festfahrens auf der Sandbank zunächst wegzulassen. Offiziell wurden die Tanklaster als Gefahr für das Bundeswehrcamp dargestellt. Auch zwei hochrangige deutsche Militärs versuchten, die Folgen des Bombardements herunterzuspielen, indem sie in internen ISAF-Protokollen die Vermutungen über zivile Opfer streichen ließen. Skandal. Mach das Massenmedium. Aus der fröhlichen Welt der multinationalen Konzerne hier eine Meldung, die einem doch immer wieder den Atem stocken lässt. Es geht um die sogenannten Franchise-Konzerne. Das ist ein amerikanisches Wort, Franchise. Das klingt sehr modern, sehr sexy irgendwie auch, aber es ist einfach nur das Lizenzverkaufen von Produkten und Produktketten. Von ihren Franchise-Nehmern in Deutschland verlangen die amerikanischen Schnellrestaurantsketten McDonald's und Subway tiefe Einblicke in die Intimsphäre und die politische Gesinnung. Wer zum Beispiel Partner von Subway werden möchte, muss der Erstellung eines Prüfberichts in Einklang mit den Antiterrorgesetzen wie dem USA Patriot Act zustimmen. Dieser Report soll Informationen über Charakter, Lebensweise und Beziehungen enthalten. Die Bewerber haben sogar Auskunft zu erteilen, ob sie jemals direkt oder indirekt an terroristischen Aktivitäten beteiligt gewesen seien. Wer ist so blöd? Werner, was sagen wir dazu? Ja, das erinnert mich so an die Zeit, wo ich mal Beamter war in Deutschland. Ja, da musste auch so Dinger unterschreiben, ne? In dieser Richtung, ja, ob du auf dem Boden der freiheitlich, wie hieß das noch, freiheitlich demokratischen Grundordnung stehst und so blöd. Und natürlich, wer steht da nicht drauf? Natürlich. Wer steht nicht auf der freiheitlich demokratischen Grundordnung? Und wer, sagen wir mal, wer ist schon Terrorist? Ich glaube, genau, niemand ist Terrorist. Nein. Es gibt keine Terroristen. Ja, Bonno, also die wirklichen Terroristen, das sind eben die, die ja, sich selber nicht als Terroristen. Genau, aber es gibt keine Terroristen, die das offiziell angeben würden in einem Formular, das McDonald's ist. Nein, die unter sagen, wir sind Demokraten. Wir sind keine Terroristen. Wir sind Demokraten. Natürlich, bis hin zu Angela Merkel. Ja. McDonald's hat 1.333 Filialen und ist Branchenführer in Deutschland auf diesem Sektor. Und McDonald's fordert von potenziellen Franchise-Nehmern Angaben, Achtung, über nicht eheliche Beziehungen, körperliche Leiden sowie über Datum und Anlass der letzten ärztlichen Untersuchung. Oder welches ist Ihre Lieblingsfarbe? Rot ja. Oder grün oder, schwarz? Was ist Ihre Lieblings- das lässt schon Rückschlüsse zu. Ne? Oder welche ist Ihre Lieblingsperversion? Ja. Zum Beispiel bei den Regensburger Domspatzen und so weiter. Oi, oi, oi. Gut, kommen wir kurz auch zu einem Thema in Deutschland. Der Winter in Deutschland ist natürlich auch nicht harmlos gewesen dieses Jahr. Alle meine Freunde, mit denen ich telefoniert habe und Verwandten die letzten Wochen, die haben mir immer wieder bestätigt, dass der Winter sehr hart war und sehr lange. Wochenlang konnten die über Eis und Schnee schlitternden Deutschen gar nicht genug bekommen von den kleinen Körnern. 2 bis 5 Millimeter groß, mit scharfen Kanten und extra rauer Oberfläche. Das schreibt der Spiegel. Es geht um die Spur der Steine. Es geht um den Split gegen das Glatteis. 16.000 Tonnen Split schüttete allein die Stadt Berlin im Kampf gegen die Glätte auf ihre Wege. Und die Bürger streuten noch einmal die gleiche Menge hinzu. Auf den Segen folgt aber bald der Fluch. Fahrradkuriere klagen über Plattfüße, Hausbesitzer jammern über zerkratzte Parkettböden. Und in den Städten setzen die Steinchen der Kanalisation zu. Selbst die Atemluft ist in Gefahr. Der Split verstärkt den Reifenabrieb und führt zu einer höheren Belastung mit Feinstaub, warnt das Umweltbundesamt. Also ist doch nicht alles so doll. Das, was man auf der einen Seite gut macht, wird auf der anderen Seite immer wieder, führt es zum Fluch. Werner, jetzt kommen wir zu einem Thema. Das ist ein Mann, den du sehr schätzt. Das ist Westi, auch genannt die Westerwelle. Der Westerwelle. Über den gibt es jetzt ein paar Informationen. Und zwar zum Thema, wie bereichere ich meine Freunde? Wusstest du, dass Westerwelle einen Lebenspartner hat? Das ist bekannt. Westerwelle ist schwul. Rotz heißt der, ne? Rotz. Gut. Ja. Und der nimmt den mit auf Geschäftsreisen. Ja, der nimmt den nicht nur mit auf Geschäftsreisen, der schustert dem alles Mögliche zu. Ja, gut, was dem Sarkozy seine Bruni ist, das ist dem Westerwelle sein Rotz. Das ist doch völlig korrekt soweit. Bezahlte Vorträge als Parteichef, Freunde und Spende als Gast bei Auslandsreisen. Die Einweihung eines Luxushotels in Bonn, die von seinem Lebensgefährten Rotzi oder Rotz mitorganisiert wurde, kann Außenminister Guido Westerwelle Privates und Politisches noch auseinanderhalten? Fragt der Spiegel so heuchlerisch. Kann er das noch auseinanderhalten? Wir wissen, er hält das nicht auseinander, aber der Spiegel fragt immer sehr heuchlerisch, kann er das auseinanderhalten? Ist das recht? Ist das legitim? Es ist eine korrupte Schweinerei. Der Spiegel führt das aus und bringt jetzt eine Fülle von Beispielen. Er fragt aber, ist Westerwelle in zu vielen Welten unterwegs, die er nicht genügend auseinanderhält? Das Amt, die Partei, die Freunde, den Partner, die Geschäftspartner, die Parteispender. Warum ähneln Westerwelles Dienstreisen manchmal FDP-Betriebsausflügen, auf denen Freunde, politische Weggefährten und Parteispender ein paar erlebnisreiche Tage miteinander verbringen? Das bezahlen wir übrigens, die Steuerzahler. Was sagt das aus über das politische Urteilsvermögen des Außenministers, der in den vergangenen Tagen in den Meinungsumfragen geradezu abstürzte? Nur noch 26% der Befragten finden, dass er Deutschland in der Welt gut vertritt. Seine Vorgänger kamen noch auf 77, Joschka Fischer und 67%, Frank-Walter Steinmeier. 26% sind immer noch 26% eben, ja, zu viel. Könnte, ja, eben. Jedenfalls, es ist nicht zu fassen, Werner, was da alles so ans Tageslicht kommt, was diese Leute, man könnte jetzt eine Stunde hier einfach nur diese Fälle ausgraben. Im Grunde ist es kein Problem, Dedi. Weißt du warum? Die Schweine von heute sind der Schinken von morgen. Hm? Also... Gut, die Schweine von heute, aber wie gesagt, bis der Schinken hängt, da vergehen wahrscheinlich noch 380 Jahre. Jedenfalls, es geht darum, was dieser Mann sich wirklich so alles reinzieht. Gut, der Lebenspartner, der heißt Mronz, M-R-O-N-Z, komplizierter Name, Mronz. Seit 2003 ist der Eventmanager Westerwelles Lebensgefährte. Mronz heißt er. Mit seiner Promotionsfirma ist Mronz seit Jahren besonders im Sport aktiv. Reiten, Leichtathletik, Tennis bilden den Schwerpunkt des Veranstaltungsgeschäfts, das von guten Beziehungen lebt. Und Mronz hat solche Verbindungen. Bei der Weltmeisterschaft der Reiter 2006 in Aachen, die er vermarktete, saß nicht nur Westerwelle im Publikum, nein, auch das Merkel. Die Bundeskanzlerin war erschienen. Und Frau Neckermann. Zu den Sponsoren zählten Rolex und Mercedes-Benz unter anderem. Geld für das Mronz-Event gab es auch von einer Firma, in deren Aufsichtsrat damals ein Lebensgefährte saß. Die Düsseldorfer Arak Rechtsschutzversicherung. Also alles windige Geschäfte. Längst hat Mronz sein Geschäft vervielfacht und diversifiziert. Heute bietet er auch Unternehmen die Übernahme ihrer Pressearbeit an. Achtung, inklusive der Platzierung von Themen in den Medien. Die Organisation von Kultur-, Wirtschafts- und Firmenveranstaltungen gehören ebenfalls dazu. MMP lässt sie und ihre Gäste im Blitzlicht über den roten Teppich laufen. Das preist Mronz an in seinem Internetauftritt. Wir wählen die Ansprache ihres Gastes und einem Event zusammen so aus, dass dieses aufreizend, sinnlich, wahrnehmbar und unterhaltsam ist. Also eine Vielfalt von Erlebnisdimensionen und so weiter und so weiter. Der macht einen Reibach mit den Beziehungen seines schwulen Freundes und Partners oder was. Ich weiß nicht, ob die verheiratet sind. Jedenfalls, hoffentlich, die werden es doch nicht ein Hammer. In Sünde leben, in wilder Ehe. Hoffentlich sind die verheiratet. Gut, das waren die, das waren die Nachrichten, die Katastrophen von heute. Wir hatten wie immer Folter, Korruption und alle möglichen Geschichten. Gut, ich möchte diesen Blog abschließen mit einem Lied natürlich von Helge. Werner, ich lese dir 5 Titel vor und du suchst dir einen aus. Gut? Gläserlwein. Was? Gläserlwein. No. Wurstgesicht, hau ab. Aber sag mal weiter. Bonbon aus Wurst. Ich drück die Maus oder Misty. Das zweite. Wurstgesicht, hau ab. Genau, das hört Wurstgesicht, sich doch gut hau an. Das passt da auch zu Westerwelle. Jeder, genau, jeder kann an die Person denken, ja, die ein Wurstgesicht hat. Genau. Hey, dich auf, du Gott, wieder warm. Geh mir aus dem Weg, glaub mir nicht so an, du bist mir ganz egal. Mit deinem Wurstgesicht, es gibt kein letztes Mal. Du interessierst mich nicht. Hau endlich ab, du gehst mir auf den Kübel, steh ja nichts rum, mir wird unwahrscheinlich übel, ach, ich lieb dich doch. Ich brauch dich so, ohne dich. Werf dich froh, bring mich hier auf, du kotzt mich einfach an. Geh mir aus dem Weg, klopf mich nicht so an, du bist mir ganz egal. Mit einem Wurstgesicht, es gibt kein letztes Mal. Du interessierst mich nicht. Hau endlich ab, du gehst mir auf den Kübel, steh ja nichts rum, mir wird unwahrscheinlich übel, ach, ich lieb dich doch. Ich brauch dich so, ohne dich werd ich nie mehr froh. Du regst mich auf, du kotzt mich an, du glotzt mich an, mit deinem Wurstgesicht bist mir ganz egal. Hau ab! Steh hier nicht so rum. Ich hab dich lieb. Ich brauche dich. ohne dich wäre ich nicht froh. Ja, da kann man nur sagen, Hut ab vor diesem Künstler. Also Helges Kunst ist wirklich was ganz Besonderes. Wie gesagt, in Deutschland, der Helge, der füllt Hallen. Der füllt Hallen. Wenn Helge auf Tournee geht, dann sind auch die Massen gleichzeitig unterwegs. Es ist so. Helge Schneider wird von vielen Seiten eine außerordentliche Musikalität bescheinigt, sowie die Fähigkeit, praktisch jedes Instrument in kürzester Zeit zu lernen und es, wenn auch nicht technisch perfekt, so doch authentisch spielen zu können. Schon als Kind begann er, aus eigenem Antrieb heraus Klavier zu spielen. Heute beherrscht er, Achtung, ich zähl mal auf, Saxophon, Vibraphon, Akkordeon, Gitarre, Geige, Hawaii-Gitarre, na gut, Gitarre und Hawaii-Gitarre, wollen wir mal, sagen wir das eins, Blockflöte, Schlagzeug, Trompete, Hammond-Orgel, Cello und andere. 2008 wurde Helge Schneider vom Bundesverband Klavier zum Klavierspieler des Jahres 2008 ausgezeichnet. Lauter Sachen, die die Leute nicht kennen. Die Leute kennen eigentlich nur den Blödel Helge, der mal irgendwann ein Lied gemacht hat mit Katzenklo und damit ins Fernsehen kam. Aber die Leute wissen nicht, dass Helge wirklich ein außerordentlicher anarchischer Künstler ist, der wirklich, würde ich sagen, im Rang der Marx Brothers steht. Das ist zumindest das Urteil von eingefleischten Helge-Fans. Vielleicht zum Ausklang dieser kleinen Hommage an Helge, vielleicht sollten wir uns das Lied, ein Jazzstück von ihm einmal anhören. Round Midnight, Werner. Yeah. Ich weiß nicht, ob du Jazz-Fan bist oder ob Jazz dir... Boah, nicht so überschäumend, aber so ab und zu. Es geht darum, dass wir hier im Niemandsland auch immer wieder beweisen müssen und wollen, das ist uns ein großes Anliegen, Helge, praktisch Helges ernsthafte künstlerische Seite den Menschen nahezubringen. Bueno, Helge Schneider habe ich dank dir kennengelernt. Ich bin ja nicht mehr so konnektiert mit der deutschen Musikszene, aber habe ich jetzt erst über dich hier mitgekriegt, die Existenz. Ja, ich grüße von hier auch meinen Freund Christian Richards aus Unkeln am Rhein, denn mir passiert das, was dir jetzt passiert, ist mir vor ungefähr 10 Jahren passiert. Vor 11 Jahren, da kam Christian nach Barcelona und hat mir Helge vorgestellt. Ich kannte ihn auch noch nicht. Ich kannte ihn auch nur so als Blödelfaktor. Und ich war wirklich begeistert. Helge, Round Midnight. Thank you. Helge Schneider, Round Midnight, ein Jazz-Standard, Classical. Helge von seinem Album Out of Cactus, das bekannte Album, hat einen kleinen Tom Waits-Anklang, das Titelbild vor allen Dingen. Man sieht Helge in einem blauen Anzug mit seinem blauen Hut. Auf einem alten Ledersofa sitzt er wie in so einer Art Trödelladen, die Gitarre lehnt an der Wand. Im Hintergrund alte Telefone aus den 20er Jahren und ein großer Kaktus, an den die Gitarre lehnt. Helge Schneider, Out of Cactus, Round Midnight. Die von Helge Schneider praktizierte Form extremen Unsinns fand schnell vor allem sehr junge Anhänger, wurde aber genauso Zielscheibe heftiger Kritik. In den Medien und von Vertretern der Kulturelite wurde seine Kunst lange Zeit als debile Unkultur und bedauernswerte Zeiterscheinung des Humorverfalls bezeichnet und zum Synonym für die Spaßgesellschaft in Deutschland der 1990er Jahre. Heute findet sie wachsende gesellschaftliche Akzeptanz, ist sogar Thema kulturwissenschaftlicher Arbeiten und wird vom Feuilleton zitiert. Ein Beispiel für Helges extremen Unsinn ist natürlich der Song von seinem Album Seine größten Erfolge, das Lied Mädchen wollen küssen. Helge, könnte man sagen, verunglimpft mit diesem Lied auf eine absolut zärtliche und chaotische Weise die Schlagerwelt, die deutschen Schlagertexte, die es ja auch in sich haben. Wenn man die einmal hört und untersucht, der deutsche Schlager zum Beispiel der 60er, 70er Jahre, da konnte man so etwas hören. Helge Schneider, Mädchen wollen küssen. Mädchen wollen küssen. Mädchen wollen küssen. Mädchen wollen küssen. Mädchen wollen küssen. Mädchen wollen küssen. Mädchen. Jungs aber auch. Petra und Marion, Sigrid und Angelika, Miriam und Monika, Gude und Elke, Anneliese, Emma, Christine und Andrea, Maria, Roswitha, Erna und Elfriede, Ruth, Sabine und Jochen wollen küssen. Mädchen wollen küssen, Jungs aber auch. Kulturthemen haben wir in der letzten halben Stunde, letzten 20 Minuten unseres heutigen Niemandsland-Programms. Werner, da haben wir etwas zum Thema Up in the Air, der George Clooney-Film. Ach ja. Du wolltest dazu etwas bemerken. Dieser Film Up in the Air mit George Clooney, er hat ja nun bei der letzten Oscar-Verleihung ist er ja leer ausgegangen, dieser schöne Mann mit den blauen Augen, der Liebling aller Frauen. Jedenfalls in Der hat braune Augen, keine blauen. Achtung. Was? Ich würde schwören, dass der blaue hat. Echt? Aber gut, das klären wir dann bis nächste Woche. Ich habe leider Internet nicht, sonst könnte ich gleich ein Foto von ihm reinholen. Jedenfalls, seine Arbeit in diesem Film war ja, deshalb heißt der Film so, Up in the Air, er reist mit dem Flugzeug kreuz und quer jeden Tag durch die USA und ist dafür angestellt, bei irgendwelchen Firmen Leute zu entlassen. Und jetzt... also dafür hat er jetzt keinen Oscar bekommen. Jedenfalls gibt es jetzt in Deutschland, haben sie jetzt den deutschen George Clooney entdeckt. Der ist nicht so schön und auch wesentlich dicker als George Clooney. Aber der hat doch immerhin, dieser Kündigungsprofi, schon 25.000 Leute entlassen. Also so ein richtiger Profi-Rausschmeißer, ja. Der heißt Rüdiger Knaub, macht die gleiche Job wie George Clooney in dem Film und sagt von sich selber, manche denken, ich sei eine brutale Mistsau, ja. Und dann sagt er, aber dem ist überhaupt nicht so. Er selber empfindet sich nicht als Mistsau. Und er gibt schon zu, also dass insofern er das Gleiche macht wie George Clooney, der gesagt hat in seinem Film, die Unternehmen holen mich, um die Drecksarbeit zu machen. Ne? Und sie tun gut daran. Also insofern macht er das Gleiche, sagt er selber. Er ist Jurist, ungefähr gleich alt wie George Clooney, aber er reist jetzt nicht kreuz und quer durch die USA, sondern eher nach Hannover oder nach Frankfurt oder nach Wattenscheid und auch nicht mit dem Flugzeug, sondern mit seinem Mercedes. Der Kofferraum ist voll von Fanta-Flaschen, also nicht wie George Clooney mit dem Whiskyglas abends an der Bar, sondern also daher kommt dann wahrscheinlich auch so wahrscheinlich seine Leibesfülle, sagen wir mal. Manchmal fährt er auch mit Motorrad und darauf steht auf diesem Motorrad der Schriftzug Knaub, sein Nachname, unterwegs im Namen des Rechts. Ja. Und er sagt, wo er sich unterscheidet gegenüber George Clooney, seine Arbeit ist wesentlich komplexer als die von George Clooney. Die Unternehmen, sie rufen ihn schon an, lange bevor die Leute auf die Straße geschmissen werden. Also er darf juristisch diesen ganzen Umstrukturierungsprozess oder Restrukturierungsprozess darf er juristisch begleiten. Und also er tritt wesentlich früher an als unser Filmstar, wo er das gleiche Problem hat, es schlägt ihm, und er versteht es gar nicht so richtig, überall so eine Welle von Ablehnung entgegen. Ne? Manchmal weinen die Leute, wenn er ihnen sagt, sie können hier nicht mehr arbeiten. Oft wird er empfangen mit Pappsärgen, mit Totengrenzen, mit schwarzen Flaggen und so. Und sagt dann, selten schimpfen die Leute und meistens schweigen sie. Und jetzt schließt er daraus, aus diesem Schweigen, also er trifft dann die Leute, die er entlassen hat, auch als Nachbarn wieder auf der Straße und sagt, Gram sind mir die wenigsten. Und er schließt jetzt daraus, dass sie seine Arbeit eigentlich schätzen, die Betroffenen. Und er ist ja nur, er ist ja kein böser Mensch, er setzt nur Entscheidungen um. Ja, er will ja nicht irgendwelche Betriebe beerdigen, er möchte die Unternehmen heilen, sagt dann zum Beispiel, wenn ich von 480 Leuten 220 kündige, danach haben immer noch 260 einen sicheren Arbeitsplatz. Und das redet er sich selber so vor und glaubt es dann auch, widerspricht sich dann später selber, wo er dann berichtet, wo er Geschäftsführer beim Textilkonzern war, wo das dann genauso passiert. Er muss dann also sehr oft vor die Belegschaft treten und hat damals von 18.200 Stellen ungefähr die Hälfte er abgebaut, ja. Und dann sagt er, jedes Mal, wenn er vor der Belegschaft tritt und Stellenstreichungen verkünden muss, ja, er kann ja nicht anders, ist er immer davon überzeugt, dass das zum Besten des Unternehmens geschieht. Das Wichtigste, sagt er, ist immer die Wahrheit sagen. Und wo er dann gerade bei diesem Textilkonzern wieder mal so gegen Jahresende schon wieder einmal vor die Belegschaft treten musste und hat er dann sich hinreißen lassen und gesagt, das ist nun aber die letzte Kündigungswelle in diesem Jahr. Ja? Und was passiert? Zwei Wochen später tritt die Direktion an ihn heran und sagt zu ihm, komm Rüdiger, wir schaffen noch 80 Leute mehr. Ja, und da hat er dann gesagt, so geht's aber nicht. Und dann hat er gekündigt. Rüdiger, hau uns ja, nochmal 80 raus. Ja, ja. Also die Frage ist doch wirklich, solche Leute... Wie heißt der Typ? Rüdiger Knaup? Ja, Knaup. Rüdiger Knaup, genau. Mit B. Gut. Knaup. Und also die glauben wirklich das, ja, und ich frage mich, wie können solche Leute, wenn sie morgens aufstehen, ins Bad gehen, sich im Spiegel angucken, sich rasieren, wie können die vor sich selber das alles noch rechtfertigen? Wo ist eigentlich der Unterschied, frage ich, zwischen solchen Leuten und, sagen wir, irgendwelchen KZ-Wächtern in der Nazi-Zeit? Ja, sie setzen einfach nur Entscheidungen um, ja, und damit hat sich, da ist alles damit gerechtfertigt und dann lebt man weiter. Ja, zwei große Strömungen gibt es immer, wahrscheinlich seit Beginn der Menschheit, die destruktive und die konstruktive Art. Piano-Fantasie Nummer 4, ein Pianostück von Helge Schneider. Klavierspieler des Jahres 2008, Bundesverband Klavier. Helge Schneider. Nina Hagen hatte diese Woche Geburtstag, ihren 55. Nina Hagen ist natürlich ein punkmäßiges Urgestein, das wirklich, könnte man sagen, Schule gemacht hat, eine Schule eingeleitet hat. Viele Frauenbands und viele Punketten folgten dieser großen Musikerin und Sängerin, nachdem sie ihr berühmtes Album zusammen mit der Lokomotive Kreuzberg damals herausgebracht hatte. Nina Hagen hat immer noch etwas zu sagen dem Publikum. Sie ist ein bisschen religiös geworden, ein bisschen versponnen. Ich habe sie im Januar hier in Barcelona gesehen. Da hatte sie einen Auftritt und gut, Nina ist Nina. Das Konzert hat mir selber nicht so gut gefallen, aber ich muss einfach zugeben, die Frau ist eine Wucht. Nina Hagen. This announcement from the producers of this record contains important information for radio program directors and is not for broadcast. Sie befinden sich in der Zone des freien Willens. This is the free will zone. Most people believe that to learn the code requires a great deal of intelligence. This is not so. You believe that you live in the land of the free and the home of the brave. You live in the most controlled society on this planet. This is the ultimate tyranny against humanity. You have been deprived of knowledge. Wenn ihr in Anbetracht der 10 Millionen Sonnen in unserer Milchstraße meint, dass unsere Erde der einzige Planet ist, der intelligentes Leben beherbergt, dann bedürft ihr einer Vision. Extra, extra, mit am Sonntag, neun von der UFO-Absturzstelle. You have been controlled like CC by those who think they own Rühren offenbar daher, dass ihre Gehirne größer als die unsrigen sind. Ihre Arme sind lang, dünn und reichen bis zu den Knien. Wir sind eure alten Geschwister, lebendige und intelligente Wesen, so wie ihr. Meistens sieht man hier den Rattenstaubtakt, auch wenn wir hier sprechen, ganz sehr schwer. Entferne die Frequenz der Limitation. Erkämpfe die Frequenz der Information. Vernichte die Frequenz der Kalkulation. Entdecke die Frequenz. Nina Hagen, die in diesen Tagen 55 Jahre alt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch, Nina. Ich weiß nicht, ob du uns hörst hier über Internet. Jedenfalls das Allerbeste. Wir mögen dich, wir lieben dich. Return of the Mother heißt das Album von Nina Hagen. Ist ein Album aus den 2000er Jahren schon. Ich glaube, es ist von 2001. Und es ist ein sehr kühnes Werk mit sehr viel Elektronik. Barbara Morgenstern ist eine Meisterin der minimalen Elektronik, aber auch ein kleiner Star in ihrer Szene. Von dem Album The Grass is Always Greener, ein Lied, Unser Mann aus Hollywood. Ja, das sind elektronische kleine Preziositäten, wenn Sie mir die Bemerkungen erlauben, Frau Barbara Morgenstern. Schon fast zum Ausklang unseres Programms, vielleicht lassen wir es heute mal ganz sanft ausklingen mit ein bisschen souligen Pop. Cassandra Steen, ich weiß nicht, wer die kennt. In Deutschland wahrscheinlich eine Menge Leute, hier von unseren Niemandslandhörern vielleicht niemand. Ich möchte diese Dame heute mal vorstellen, von ihrem Album Darum leben wir, Cassandra Steen. Life, your whole life is changes. You go through changes in your life, one second, you got it made. Next second, you're down in the dumps. Wenn es dunkel wird, sagst du zu mir, das darf nie zum Ende sein. Wenn es hell wird, sag ich zu dir, geh nicht, lass mich nicht allein. Denn wir sind doch eins. Nichts geschieht ein zweites Mal, das kann nicht sein. Alles ist nur einmal da, auch wenn es nicht so scheint. Und ich sag zu dem Moment, geh nicht vorbei. Bleib noch, du bist viel zu schön. Und darum leben wir leben, um da zu sein, leben, um wahr zu sein. Und darum leben wir. Und wir nehmen alles mit, jeden Schmerz und alles mit der Welt. And this is life, man, it's changes. This is what you gotta go through. Jede Nacht bricht der erste Tag vom Rest unseres Lebens an. Jeden Morgen springen wir direkt auf die Umlaufbahn. Wenn nicht heute, jetzt und hier, wann und wo denn dann? Keiner kann die Zukunft sehen, kennt den großen Plan. Und ich sag zu dem Moment, geh nicht vorbei, bleib noch, du bist viel zu schön und darum. Auch du hast so wie ich das Tal durchwandert und es gab keinen Weg zurück. Und darum leben wir. Meine Damen und Herren, das war jetzt eine kleine Panne. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Entschuldigen Sie vielmals. Gut, wir müssen raus aus dem Programm. Unser heutiges Niemandsland ist wieder mal an sein Ende gekommen. Wir sagen tschüss, adeo, adios. Bis nächsten Freitag. Euer... Okay, tschüss. Noch ganz schnell eine Sache, die kann ich mir nicht verkneifen. Was ist vorgestern passiert? Andi Möller hat doch damals gesagt, wo es darum ging, geht er weg aus Deutschland oder nicht, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ja, würde er das heute immer noch sagen, nachdem jetzt Madrid vorgestern ausgeschieden ist aus der Champions League. Ne? Von Thomas Hässler gibt's ja den Sprich, wir wollten damals in Bremen kein Gegentor kassieren. Das hat auch gut geklappt. Bis zum Gegentor dann, ne? Und sowas ähnliches ist Madrid passiert. Also gut, jedenfalls ich bin zufrieden. Visca el Barça und dann noch für alle Hörerinnen und Hörer, seid furchtbar und wehret euch. Und im Übrigen bin ich natürlich immer noch der Meinung, dass der Kapitalismus zerstört werden muss. Tschüss, bis nächsten Freitag. Ich sage tschüss, adeo, adios, euer Detlef Jeskatz. Unsere heutige Niemandsland-Sendung wird morgen zwischen 10 und 12 Uhr mittags wiederholt auf 91.4 FM, direkt hier aus dem Herzen Barcelonas und ebenfalls zu hören im Internet unter www.niemandsland.contrabanda.org. Yo, agur, haltet die Ohren steif, bis nächsten Freitag. Die Wände weiß und keine Tür. Ich bin mittendrin, ich muss hier raus. Ich will nach Haus zu dir. Keiner da, der mich erhört, der mich sieht und etwas spürt. Zeige mir den Weg, der mich zurück zu mir und zu dir führt. Wo geht das hin und was soll das sein? Höher und schneller, wer holt mich noch ein? Welt ist laut und klein. Ich bin so einsam bei dem letzten Schritt. Ich will nur noch zu dir zurück. Bitte nimm mich mit. Ich sitz im Eis und schrei nach dir. Die Wände weiß und keine Tür. Ich bin mittendrin, ich muss hier raus. Ich will nach Haus zu dir. Keiner da, der mich erhört, der mich sieht und etwas spürt. Zeige mir den Weg, der mich zurück zu mir und zu dir führt. Ich sitz im Eis und schrei nach dir. Die Wände weiß und keine Tür. Drin. Ich muss hier raus, ich will nach Haus zu dir. Keiner da, der mich erhört, der mich sieht und etwas spürt. Zeige mir den Weg, der mich zurück zu mir und zu dir führt.